Der erste Teil unserer Sendung Hoher Funk für Alt und Jung ist beendet. Sie hörten das Grundorchester und den Chor des 13. Breslau in Leitung Ernst Hohle Stück. Die Kapelle Willi Steiner, Inge Festen, Sopran, Oskar Röhling, Tenor und Walter Lindemann, Fagott. Nach dem Nachrichtendienst setzen wir unsere Sendung fort.